Ein Koordinator braucht ständige Wachsamkeit. Die Arbeit eines Koordinators ist nie beendet. Sie erfordert ständige Anstrengungen und Anpassung, weil man es mit so vielen sich verändernden Realitäten zu tun hat. Die Systeme, Strukturen und Prozesse müssen flexibel bleiben, sodass sie auf diese Veränderungen abgestimmt werden können. Andererseits müssen sie aber auf unveränderlichen Prinzipien beruhen. Durch diese Kombination von flexibler Unveränderlichkeit erschafft man Unternehmen, die stabil und beweglich zugleich sind. Die Prinzipien repräsentieren die tiefere Quelle, die alle flacheren Quellen und Wurzelstrukturen speist. Befähigung, Qualität, mehr für weniger produzieren, Nachhaltigkeit, Größenvorteile und Beweglichkeit. Die Fähigkeit Ihrer Organisation, die ständig nötigen Veränderungen bei der Koordination und Ausrichtung zu vollziehen, können Sie beispielsweise dadurch verbessern, dass Sie Leute mit Spitzenleistungen zum Maßstab nehmen, entweder aus Ihrer eigenen Organisation mit vergleichbarer Funktion oder aus Top-Organisationen in allen Branchen und Berufszweigen auf der ganzen Welt. Dadurch werden die Mitarbeiter in die Entwicklung eines Weltklasse-Bewusstseins und entsprechender Definitionen einbezogen, statt nur in die Vergangenheit zu blicken oder Trends in der eigenen Branche oder bei den derzeitigen Konkurrenten in die Zukunft zu projizieren. Orientieren Sie sich an Organisationen, die als hervorragend gelten. Natürlich sind diese auch nicht perfekt und vielleicht behalten Sie Ihren herausragenden Status nicht dauerhaft. Aber suchen Sie ständig nach den Besten von heute und lernen Sie von ihnen. Beobachtungen, der gesunde Menschenverstand und gut fundierte Forschungen haben gezeigt, dass der Erfolg von Organisationen nicht auf Einzelaktionen der Leute oder auf den individuellen Eigenschaften der formalen Führer beruht, sondern auf den Eigenschaften der Organisation als Ganzer. Erfolg hängt nicht von Einzelpersönlichkeiten ab, sondern von den Systemen und der Organisationskultur. Die Kultur werde ich im Zusammenhang mit der Rolle des Coach ausführlicher besprechen. General Electric gehört zu jenen Unternehmen, die mit vielen ihrer Abteilungen den Übergang vom Industriezeitalter zum Zeitalter der Wissensarbeit geschafft haben. Der langjährige CEO Jack Welch und Dr. Noel Tishy, der bei GE für die Management-Ausbildung zuständig war, legten den Hauptfokus darauf, dass Führungsentwicklung bei GE sozusagen genetisch verankert wurde. Mr. Welchs Erkenntnis, mit der er damals in der Wirtschaft recht allein stand, lautete, dass Führung nicht nur die Aufgabe des CEO gegenüber dem Top-Management ist, sondern im ganzen Unternehmen institutionalisiert werden muss. Eine immer globaler werdende Wirtschaft bedeutet, dass eine seit langem von Stabilität, Autokratie und streng begrenzten Prozessen geprägte Geschäftswelt mehr zu Veränderungen bereit sein muss. Das erfordert die Entwicklung beweglicher, anpassungsfähiger Führungskräfte auf allen Ebenen der Unternehmenshierarchie. Das wiederum bedeutet, dass man die Kapazität aufbauen muss, die Leute nicht nur zu lehren, wie man Veränderungen managt, sondern auch, wie man sie erzeugt.